Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. 16 Uhr hier auf den Freien Radios in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt euch Markus ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung. In dieser Sendung haben wir eigentlich noch nie leicht verdauliche Themen gehabt. Leichte Radio-Berieselung ist nicht unser Anliegen. Heute haben wir einen Vortrag der letzten Generation, der fand vor einigen Tagen im Stadtteilladen Lunte in Neukölln statt, in der Weisestraße konkret. Und ja, ich war vorher skeptisch vor dieser Veranstaltung, weil natürlich ist mir die diverse gesellschaftliche Debatte um die Aktion der letzten Generation bewusst. Es gibt natürlich von rechts diese üblichen Beschimpfungen, dass sie irgendwie Leute nötigen würden und so weiter und in Geiselhaft nehmen, wenn Autoverkehr blockiert wird und so weiter. Aber ich denke, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir alle als Arbeitsameisen in diesem Alltag mitrennen und uns ein paar meistens jüngere Leute daran erinnern, dass die Zeit dieses Planeten abläuft, dass die Klimakatastrophe unmittelbar vor der Tür steht beziehungsweise in einigen Teilen der Erde bereits begonnen hat, dann würde ich persönlich dieses Warten gerne in Kauf nehmen. Ich bin den Leuten eigentlich ganz dankbar bei genauerem Nachdenken, dass sie mich regelmäßig daran erinnern, beinahe täglich in den Medien. Und es gibt natürlich auch die Kritik von links, dass sie zu kooperativ sind mit dem Staat, dass sie zu viel positive Hoffnungen in das Handeln einer Regierung setzen, deren Hauptinteresse ja wohl das Erfüllen von Konzerninteressen und Aktionärinnen ist. Und dass das soziale Zusammenleben doch besser von unten organisiert wird und nicht von einer Regierung. All diese Argumente gab es hinterher auch in der Diskussion. Ich werde nach dem Vortrag, den wir gleich hören werden, noch dazu was sagen. Die Diskussion habe ich natürlich nicht aufgenommen. Aber ich dachte, machen wir doch mal was Ungewöhnliches. Zumindest für die meisten Radiosendungen. Geben wir den Leuten doch einfach mal Raum, ihre Sicht der Dinge darzulegen und auch ihre Vorschläge zu unterbreiten. Das werdet ihr jetzt in der nächsten guten halben Stunde hier hören oder in den nächsten 40 Minuten. Und danach melde ich mich wieder und erzähle noch ein bisschen was von der Diskussion, die im Anschluss daran im Stadtteilladen Lunte stattfand. Als Einstimmung ein klein wenig dystopische Musik über die Verhältnisse, in denen wir bald leben werden, aufgenommen von einer Band, die heißt Innumerable Forms, haben am vergangenen Sonntag im Cassiopeia auf einem sehr interessanten oder sehr schönen Death-Metal-Konzert gespielt. Und das bringt uns auch, glaube ich, gleich in die richtige Stimmung für das, was wir gleich hören werden. Oh. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. Oh oh. Am 19. September 2022 waren Leute von der letzten Generation zu Gast im Stadtteilladen Lunte in der Weisestraße in Neukölln. Sie hielten einen Vortrag über die bereits begonnene Klimakatastrophe und ihren Plan, dagegen vorzugehen. Und den hört ihr in leicht tontechnisch bearbeiteter Fassung, allerdings ohne Schnitte, jetzt. Dass ihr alle hier seid, es freut mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich bin Marlon, das ist Judith, wir werden heute den Vortrag halten. Vielen Dank, vielen Dank. Ich bin Marlon, ich bin seit März bei der letzten Generation aktiv, seitdem vor allem in der Vernetzung, aber ich mache auch Vorträge und Aktionstrainings. Ich war im April das erste Mal auf der Straße und eigentlich studiere ich Tiermedizin, aber das Studium pausiere ich jetzt, weil ich erkannt habe, dass die Klimakrise so viel wichtiger ist und so zeitlich dringlich und dass da meine Bedürfnisse ja nun mal an zweiter Stelle stehen sollten. Judith? Genau, ich bin ein bisschen später dazu gekommen. Ich bin seit Ende Juni dabei, bin über die letzte Generation fast wortwörtlich gestolpert, also habe eine Blockade gesehen bei mir in der Nähe, habe zwei Kinder und bin eigentlich schon an dem Thema eine ganze Weile dran, an Daten, an Fakten, habe aber immer irgendwie nichts gehabt, wo ich das irgendwie, ja, wo ich damit was machen konnte. Also habe mich etwas hilflos gefühlt und habe mich dann sehr gefreut, als ich die letzte Generation in der Blockade gesehen habe und bin gleich eingestiegen, mache hauptsächlich Mobilisation und ja, heute auch mal einen Vortrag, das ist relativ spontan entstanden, also vergebt mir, wenn es nicht so flüssig ist wie sonst. Und ansonsten mache ich noch mit in der Medien-AG, also genau, auch ein bisschen Social Media, Sharepics und so weiter. Genau, ich fange gleich an und zwar stelle ich euch den Plan vor, wie wir etwas gegen die Klimakatastrophe unternehmen wollen. Heute geht es hauptsächlich um friedlichen zivilen Widerstand. Widerstand gegen einen gesellschaftlichen Kurs, der selbstzerstörerisch ist. Wir sind diejenigen, die seit Januar in orangefarbenen Westen Straßen blockieren, Ölpipes zudrehen und Sportereignisse stören. Also das habt ihr sicherlich in den Medien auch mitgekriegt. Jetzt zuletzt auch mit Kunst und was wir in den Rahmen gekriegt haben. Wir sind davon überzeugt, dass zum jetzigen Zeitpunkt in unserer Geschichte ziviler Widerstand notwendig ist, um eine globale Katastrophe zu verhindern. Also in diesem Vortrag möchte ich euch erstmal von unserem Plan erzählen, wie wir etwas gegen den drohenden Kollaps unserer Lebensgrundlage unternehmen wollen. Und abschließend werde ich euch fragen, ob ihr euch vorstellen könnt, bei dieser Kampagne mitzumachen und ebenfalls in den friedlichen Widerstand gehen möchtet. Der Vortrag dauert, wie Marlon schon gesagt hat, etwa 45 Minuten und dann haben wir noch Frage-Antwort am Ende. Bevor wir jetzt zu dem Plan kommen, also dazu, was wir dann genau tun wollen, was genau der Plan ist, geht es erstmal darum, also es ist eigentlich egal, ob ihr jetzt euch schon sehr gut auskennt mit der Klimakrise oder nicht, wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen, wie schlimm die Lage aktuell ist und wir müssen das auch emotional tun, denn wenn wir das nicht machen, dann können wir nicht das tun, was wirklich notwendig ist, um das Schlimmste zu verhindern. Also es geht wirklich darum, auch nicht nur sich die Fakten anzuschauen, sondern das auch wirklich an sich ranzulassen. Das ist, glaube ich, wirklich so das, was mit am schwersten ist. Schauen wir uns also einmal an, wo wir stehen aktuell. Wir wissen, dass durch die von Menschen verursachte Erderhitzung Flutkatastrophen häufiger und heftiger auftreten werden. Letztes Jahr sind dadurch im Westen Deutschlands 180 Menschen gestorben, Tausende verloren ihre Heimat. Ganz aktuell natürlich Pakistan, also ich glaube, die Bilder haben jetzt wirklich alle ganz aktuell im Kopf, was das bedeutet. Also über 1000 Menschen sind schon gestorben, 33 Millionen Menschen haben ihr Zuhause verloren, ganze Landstriche sind abgeschnitten und Menschen müssen hungern. Wir wissen, dass auch Hungerkatastrophen immer heftiger und häufiger auftreten werden. Durch die Auswirkungen des Klimanotfalls leidet Ostafrika bereits jetzt unter extremen Dürren und Überflutungen. Letztes Jahr sind dort mindestens 250.000 Kinder verhungert, und zwar bevor sie 5 Jahre alt waren. Das sind nur 2 Beispiele von zahllosen menschlichen Katastrophen, die sich jetzt schon abspielen. Und das ist bei einer globalen Erderwärmung von gerade mal 1,2 Grad. Genau, und weil das jetzt schon so schlimm ist, hat sich die Weltgemeinschaft völkerrechtlich bindend darauf verständigt, die globale Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu halten. Das sind diese berühmten 1,5 Grad vom Pariser Klimaabkommen. Dieser Wert, diese 1,5 1,5 Grad, die begleiten uns jetzt schon sehr lange. Alle diskutieren darüber, ob und wie wir diese Grenze einhalten können. Die Regierung spricht vom 1,5-Grad-Pfad. Die gesamte Klimabewegung pocht auf diese Einhaltung von Paris und auf entsprechende CO2-Budgets. Letztes Jahr ist allerdings ein Artikel von drei renommierten Wissenschaftlern erschienen. Diese Forscher bringen zusammen 80 Jahre Erfahrung in der Klimaforschung zusammen. Sie sprechen davon, dass das Konzept von CO2-neutral eine absolut gefährliche Falle ist. Unter anderem, weil der Weltklimarat von Beginn an mit Technologien der massenhaften künstlichen CO2-Speicherung gerechnet hat. Und diese Technologien existieren heute einfach nicht in dem Maße, wie sie nötig wären, dass diese Berechnungen realistisch sind. Es gibt ein Zitat, und zwar aus diesem Artikel, und da wurde gesagt, es fällt uns schwer, einen Klimawissenschaftler zu nennen, der das Pariser Abkommen damals für machbar hielt. Seitdem haben uns einige Wissenschaftler gesagt, das Pariser Abkommen sei natürlich wichtig für die Klimagerechtigkeit, aber einfach nicht umsetzbar. Es ist ein völliger Schock, denn niemand hielt eine Begrenzung auf 1,5 Grad für möglich. Das ist das Zitat von diesen Wissenschaftlern. Ja, kein einziger Klimawissenschaftler. Und demnach wurde das 1,5-Grad-Ziel verkündet, um politische Wogen zu glätten. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Weltklimarat auch ein politisches Organ ist und als solches die Interessen des Westens sehr stark vertritt. Die Interessen oder das Narrativ dessen, dass wir hier die Helden sind und wir werden alle retten und wir werden das schaffen gemeinsam durch unsere tollen Technologien, aber dabei die physikalische Realität total vernachlässigt wird. Und zwar die, dass jetzt schon Millionen von Menschen in Kontinenten wie Afrika, Südamerika leiden und sterben unter den Folgen der Klimakatastrophe. Und dass diese Länder am schlimmsten getroffen werden, diese Kontinente, diese Bereiche der Welt. Ja, um ein klares Bild davon zu bekommen und sozusagen hinter den Vorhang der politischen Wogen zu blicken, hören wir uns mal an, was ein paar Wissenschaftler mit wirklich enormer Expertise dazu zu sagen haben. Sir David King war jahrelang leitender wissenschaftlicher Berater der britischen Regierung und zuletzt explizit für Klimawandel. Er sagte vor kurzem, wir müssen schnell handeln. Was wir in den nächsten 3 bis 4 Jahren tun, wird meiner Meinung nach über die Zukunft der Menschen entscheiden. Das sagte er 2021. Weiter sagte er, es wird viel darüber diskutiert, wie viel Kohlenstoffbudget wir noch zur Verfügung haben. Und es gibt keins. Wir haben bereits viel zu viel verbrannt und wir müssen den Rückwärtsgang einlegen. Professor Schellenhuber, einer der renommiertesten Klimaforscher der Welt, sagte vor kurzem, ich sage Ihnen, dass wir unsere Kinder in einen globalen Schulbus hineinschieben, der mit 98%iger Wahrscheinlichkeit tödlich verunglückt. Und auch für das 1,5-Grad-Ziel findet er deutliche Worte. Ja, die 1,5 Grad hatten verschiedene Staaten plötzlich ins Spiel gebracht. Das hat mich zunächst irritiert, denn das kriegen wir leider nicht mehr hin. So sinnvoll es auch wäre. Das Pariser Klimaabkommen bezeichnet er als ein Wunschkonzert und zum CO2-Budget sagt er, wir haben praktisch keinen CO2-Spielraum mehr. Die aktuellen wissenschaftlichen Ergebnisse sagen folgendes, wir erreichen die 1,5 Grad bereits im Jahr 2030 und die Treibhausgase, die heute in der Atmosphäre sind, die reichen aus, um uns bis 2050 über die 2 Grad hinauszuschießen. Deutschland hat sich aber das Ziel gesetzt, 2045 klimaneutral zu werden, um das Pariser Abkommen einzuhalten. Total schwachsinnig, das funktioniert einfach physikalisch nicht. Und ja, die Fakten sind unbestreitbar. Dieser Verzicht auf Führung ist kriminell. Das sagte der UN-Generalsekretär Antonio Guterres nach der Veröffentlichung des neuen IPCC, also des Berichts des Weltklimarats. Für mich wird hier ganz klar deutlich, dass die wissenschaftlichen Fakten und das politische Narrativ total aneinander vorbeigehen. Es sind total verschiedene Realitäten. Und bei uns wird versucht zu erzählen von der Politik und von Teilen auch der Medien, dass die politischen Umsetzungen vereinbar sind mit der physikalischen Realität. Aber das ist ganz klar nicht der Fall. Das sagen alle wissenschaftlichen Organisationen, ob es jetzt der Klimarat ist, ob es das Umweltbundesamt ist. Jeder Klimawissenschaftler ist sich einig, das, was die Staaten tun, ist bei weitem nicht genug, um unsere Lebensgrundlagen zu sichern. Und das Ergebnis aus dieser Verdrängung ist, alle bloß ruhig weitermachen, den Kurs beibehalten, nicht aufregen und keinen Aufstand anzetteln, ohne Rücksicht darauf, dass uns dieser Kurs wie eine Herde Rinder geradewegs auf dem Weg zur Schlachtbank in unsere Vernichtung führen wird. Und darum geht es eigentlich bei der Klimakatastrophe. Um die Vernichtung unserer Gesellschaft, also wirklich die Vernichtung der menschlichen Zivilisation, das muss man sich ganz bewusst machen. Wie kommen wir auf solche drastischen Aussagen? Also wir schauen uns jetzt mal an, wie viel Leid es jetzt schon durch die Klimakrise gibt und was auch noch auf uns zukommt. Wir übersetzen mal die Folgen der Klimakrise in menschliches Erleben. Also es wird immer von durchschnittlichen weltweiten Erderhitzungen gesprochen. Das ist das erste Problem. 70% unseres Planeten sind aber von Wasser bedeckt. Das heißt, da leben ja keine Menschen, sondern dort, wo die Menschen leben, da ist die Erderwärmung um Vielfaches höher. Das heißt, wenn wir von 1, 2 oder 3 Grad Erderwärmung global durchschnittlich reden, dann ist es tatsächlich auf den Teilen des Globus, auf der Erde, dort wo die Menschen leben, bis zu 7 Grad heißer. Also nochmal eine ganz andere Hausnummer. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass 3,5 Milliarden Menschen unter klimatischen Bedingungen leben werden, die wir heute nur aus Regionen wie der Sahara kennen. Dort können Menschen nicht leben. Es geht also auch nicht um Dürre oder Hunger, es wird einfach zu heiß, dass dort Menschen leben können. Und aktuell sind diese Flächen, die einfach zu heiß sind für Menschen, die sind so um die 1% der Oberfläche unseres Planeten. Und wenn jetzt die Erde sich auf durchschnittlich über 2 Grad erhitzt, dann wird sich diese Fläche auf bis zu 20% des Globus ausbreiten. Wie viel wird denn dann von Wasser überhaupt bedeckt sein? Also das ist noch gar nicht gesagt, wenn dann 20% unbewohnbar ist. Dann also genau, dass dann noch das zusätzliche Problem gibt, dass Überschwemmungen sind und der Wasserspiegel steigt, das ist noch gar nicht mit einkalkuliert. Diese Menschen, die in diesen Regionen sich befinden, werden natürlich nicht einfach dort bleiben und da sitzen und freiwillig sterben. Ne? Also ich glaube, das müssen wir uns ganz klar machen. Das heißt, wenn es da zu wenig Wasser und Nahrung gibt, wenn es zu heiß wird, dann steigt die Wahrscheinlichkeit von Krieg, von Hungersnöten, von aller Art von menschlichen Grausamkeiten. Also die Dimensionen davon gehen eigentlich ins Unvorstellbare. Aber um sich mal so den Hauch von der Vorstellung, eine Vorstellung doch zu bekommen, schauen wir einfach mal zum Mittelmeer. Da gab es jetzt schon mehr als 20.000 Tote seit 2014. Das ist absolutes Massengrab. Ne? Das sind Menschen, die sind ertrunken, die sind an Grenzzäunen totgetrampelt worden. Ich glaube, wir haben alle noch die Bilder im Kopf. Genau, also da ist das, was ist da passiert. Da sind 5 Millionen Menschen, mussten halt ihre Heimat verlassen. Und insgesamt gab es dann 600.000 Tote. Das ist natürlich jetzt nicht nur direkte Auswirkungen der Klimakrise, da spielen ganz viele Faktoren rein, aber das ist so, um so eine Vorstellung zu bekommen. Und es passiert natürlich nicht in einem Vakuum. Also Europa erlebt auch infolge dessen einen Rechtsdruck. Überall in Europa erstarken rechtsextreme Parteien und Menschenrechte wie Asyl werden an den europäischen Grenzen immer weiter ausgehöhlt. Menschen in Booten werden zurückgedrängt, Menschen im eiskalten Wasser dem Kältetod überlassen. Es ist wirklich die Vorstellung, ne, was passiert denn, wenn die soziale Ordnung vollends zusammenbricht? Was passiert dann in so einem Krieg? Ich glaube, wir müssen uns einfach begreiflich machen, dass das jetzt passiert, ohne dass Milliarden von Menschen die Lebensgrundlage verlieren. Also tun sie ja gerade aktuell auch wieder, ne, aber das sozusagen, das ist ja ganz, ganz aktuell. Und stellt euch vor, was passiert, wenn jetzt mehrere Millionen Menschen auf einmal ihre Lebensgrundlage verlieren. Abenteuer. Und das ist real, ne? Das wird immer schlimmer. Mit jedem Jahr wird das schlimmer, mit jedem Extremwetterereignis, was es gibt, wird es schlimmer. Ja, also ich glaube, wir müssen uns da ganz, ganz realistisch bewusst machen. Uns erwartet, wenn wir das zulassen, Krieg, Tod, Verzweiflung und der soziale Kollaps. Wir müssen uns mit diesem Horror auseinandersetzen und wir müssen wirklich in diesen Abgrund blicken, weil wir sonst einfach nicht das tun werden, was nötig ist zu tun, um halt das Schlimmste zu verhindern. Kommen wir jetzt zu den wirklich schlechten Nachrichten. Was ist das Einzigartige an der Klimakrise? Wir hatten schon immer absolute humanitäre Katastrophen, Kriege und Krankheiten und andere Massenvernichtungen, die innerhalb von kürzester Zeit wirklich Millionen Menschen getötet haben. Aber aus diesen Katastrophen konnte sich die Menschheit erholen, sie konnte lernen, sie konnte wieder weiter existieren. Und genau das ist bei der Klimakrise nicht der Fall. Denn mit jedem Jahr, was wir streichen lassen, mit jedem Jahr, in dem wir weiter in die Klimakatastrophe rutschen, desto schlimmer wird das. Denn wir überschreiten irgendwann kritische Grenzen, diese sogenannten Kippelemente im Erdklimasystem, Kipppunkte. habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und wenn wir diese Kipppunkte überschreiten, ab einem bestimmten Punkt, sind die irreversibel und sie sind unaufhaltsam. Das heißt, wir rasen dann für die nächsten Jahrtausende in eine Heißzeit, die, wie gesagt, irreversibel ist und wir können uns da daraus nicht erholen. Es wird dann für Jahrtausende auf dem Großteil des Globus klimatische Bedingungen herrschen, in denen Menschen einfach nicht existieren können. Und genau, wegen der Kipppunkte. Es sind sich selbst verstärkende Elemente im Klimasystem, die, wenn sie eine kritische Schwelle überschreiten, immer weiter die Klimakrise verschlimmern. Das heißt, die Erde weiter aufheizen, dieses System verschärfen. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel die Permafrostböden in Sibirien. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Das sind Böden, die sind das ganze Jahr über gefroren. Das heißt 24/7. Und in diesen Böden sind immense Mengen an Methan und CO2 gespeichert. Jetzt wird es immer heißer aktuell. Wenn diese Böden schmelzen, dann wird dieses CO2 freigesetzt und das Methan. Also Methan ist auch ein extrem potentes Treibhausgas. Wenn diese Mengen, und das sind wirklich nicht nur kleine Mengen, von denen wir reden, sondern ich sag mal astronomische Mengen, extreme Mengen an CO2 und Methan, wenn die freigesetzt werden aufgrund dieses Schmelzprozesses, dann werden die an die Atmosphäre freigesetzt. Dadurch wird die Erde noch heißer und es wird noch mehr Eis schmelzen, noch mehr CO2 wird freigesetzt. Das ist ein Teufelskreislauf und wir kommen daraus irgendwann nicht mehr raus. Das heißt, wenn wir diese kritische Schwelle überschritten haben, wo so viel Eis schmilzt, dass eine bestimmte Menge an CO2 dort freigesetzt wird, dann ist das irreversibel und dann wird dieser gesamte Permafrostboden schmelzen, früher oder später. Und wir rasen immer weiter in diese Klimakrise rein, weil es wird immer heißer und das ist nur einer von 16 Kippelementen. Das heißt, es gibt noch viele andere Kippelemente. Das grönländische Eisschild wird immer weiter schmelzen. Wir haben die Korallenriffe, die sind eigentlich schon überschritten, dieser Kipppunkt. Der ist tot, den können wir vergessen. Diese Korallenriffe, die werden in den nächsten wahrscheinlich 10 Jahren nicht mehr existieren. Und ja, das Problem ist, aktuell sind wir bei 1,2 Grad Erwärmung, wie Judith schon gesagt hat. Viele dieser Kipppunkte, die setzen bereits zwischen 1,5 und 2 Grad ein. Und das ist extrem gefährlich, weil wenn wir diese, sagen wir 2 Grad erreichen, dann, also bei spätestens 2 Grad, gibt es kein Zurück mehr. Wenn wir diese 2 Grad überschreiten, dann rasen wir eben langfristig nicht nur auf eine 2 Grad heißere Welt zu, sondern wir können dann nicht mehr verhindern, dass es langfristig 3, 4, 5 Grad heißer wird, vielleicht noch schlimmer, und das ist wie gesagt der globale Durchschnitt, dann wird es an den Landmassen eben 8, 9, 10 Grad heißer. Das können wir uns gar nicht vorstellen, wie heiß es dann hier wird. Das ist, ja, wie gesagt, ein exponentieller Prozess, den man nicht mehr aufhalten kann. Und deswegen ist es überlebensnotwendig, dass wir unter 2 Grad bleiben, egal was passiert. Wir müssen diese Erwärmung bei maximal 2 Grad kappen, sonst ist es auf jeden Fall zu spät. Und das Problem ist, man kann diese Kipppunkte nicht ganz genau festnageln. Das heißt, es könnte auch schon bei 1,7 oder 1,8 Grad zu spät sein. Das ist ein Riesenproblem. Ja, was auch so schwierig ist, diese 1,5 Grad, die wurden mal vor, ich sag mal, knapp 20 Jahren, hat man sich das ausgedacht, weil man damals dachte, die Kipppunkte setzen erst bei 3,5 Grad ein. Jetzt haben aber immer weitere Studien herausgefunden, ey, die meisten Kipppunkte setzen schon viel früher ein. Und das heißt, man hatte früher so einen Puffer, von dem man dachte, ja, ey, cool, da ist eine Sicherheitszone, die haben wir nicht mehr. Und zwischen uns und dieser absoluten Katastrophe, wo Menschen nicht mehr existieren können, zumindest nicht in dem Maße, in dem wir heute existieren, das sind wenige Zehntel Grad und das ist extrem gefährlich. Und jetzt kommt das Allerschlimmste. Der Weltklimarat sagt Folgendes: Wenn wir nicht bis spätestens 2025, also in den nächsten 2 bis 3 Jahren, die weltweiten CO2-Emissionen senken und von dort an binnen weniger Jahre auf Netto Null oder Netto Negativ kommen, dann können wir die 2 Grad nicht mehr halten. Aufgrund der einerseits Prozesse, die schon in Gang gesetzt wurden, und auch aufgrund des weiteren CO2-Ausstoßes, den wir haben. Ich meine, wir können ja nicht von heute auf morgen CO2-negativ werden. Das funktioniert nicht so schnell. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Umstrukturierungsprozess und der dauert halt ein paar Jahre, aber der muss jetzt sofort eingeleitet werden und zwar drastisch durch Maßnahmen wie irgendwie keine weiteren fossilen Projekte. Ich meine, aktuell werden 60 Milliarden Euro allein in Deutschland jedes Jahr für fossile Subventionen verschwendet. Kann man sich das vorstellen? 60 Milliarden für eine Technologie, die uns umbringt. Und wir bräuchten jetzt sofort Maßnahmen wie ein Tempolimit, wie ein kostenloses ÖPNV, wie kein weiterer Ausbau von fossilen Infrastrukturen, mehr nachhaltige oder beziehungsweise mehr klimaneutrale Energiequellen wie Solar, Wind, Wasserenergie. Und wenn wir das nicht schaffen in den nächsten paar Jahren, dann können wir die Menschheit vergessen langfristig. Und das ist so traurig. Wir haben eben nur noch dieses extrem kleine Zeitfenster, um das aufzuhalten. Wenn wir das nicht schaffen, dann ist es zu spät. Und zwar erstmal für die nächsten Jahrtausende. Wie gesagt, das ist eine Entweder-Oder-Situation. Das heißt, wir müssen es jetzt schaffen oder nie. Das ist eine Situation, die haben wir zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit und wir waren noch nie an so einem Punkt. Die Situation gab es vorher noch nie. Und ja, entweder wir haben jetzt die Chance, wir geben alles, um als Menschheit weiter zu existieren, oder wir werden mit Sicherheit vernichtet. Da ist es egal, ob wir jetzt kleine Schritte in die richtige Richtung machen, also ob wir jetzt irgendwie persönlich, natürlich ist es super, wenn man irgendwie persönlich vegan lebt und da ein bisschen Wasser spart und da ein bisschen klimaneutraler lebt und irgendwie die grünen Gummibärchen kauft statt den klimaschädlichen, aber es bringt alles nichts, solange wir nicht als globale Gemeinschaft alle handeln, weil ob ich jetzt meinen individuellen CO2-Verbrauch runterfahre, ändert ja nichts daran, dass global immer noch jedes Jahr so und so viel Gigatonnen, ich glaube 10 Gigatonnen, ich bin mir nicht ganz sicher, nagelt mich nicht fest, aber immense Mengen an CO2 freigesetzt werden. Und da kann ich als Individuum leider relativ wenig ausmachen, wenn ich meinen eigenen CO2-Verbrauch senke. Wir brauchen jetzt politische Entscheidungen, die global den CO2-Verbrauch reduzieren. Und zwar drastisch, binnen kürzester Zeit. Das heißt, es muss soziale Umstrukturierung geben, es muss ganz klare Anweisungen geben von der Regierung, von der Politik, wie man klimaneutral werden kann, binnen weniger Jahre, sonst ist es zu spät, sonst haben wir das verloren. Und ich schließe diesen kleinen Absatz ab mit den Worten des UN-Generalsekretärs Guterres, der sagte diesen Sommer, wir haben eine Wahl, kollektive Handlung oder kollektiver Suizid. Also jetzt kommen wir zu dem Plan, wie wir das irgendwie noch das Ruder noch umreißen wollen. Also erstmal müssen wir festhalten, dass die gängigen Mittel ausgeschöpft wurden und nicht die notwendige Veränderung gebracht haben. Das heißt, es gibt ganz viele Bemühungen in der Vergangenheit, politischer Art, mit Demonstrationen. Genau, also es gibt ja ganz, ganz viele Bemühungen. Zuletzt waren 2019 beim Klimastreik 1,4 Millionen Menschen deutschlandweit allein auf der Straße. Und leider, leider, leider hat es nichts gebracht. Das heißt, wir müssen uns jetzt ehrlich fragen, wohin hat das uns bisher gebracht? Und die Antwort ist zum Ziel Klimaneutralität 2045. Das haben wir gerade sehr ausführlich erläutert, dass das totaler Quatsch ist. Das ist im Grunde ist das schwarz auf weiß die von der Bundesregierung unterschriebene Vernichtung unserer Gesellschaft. Dieses Ziel. Deswegen ist jetzt der Moment gekommen, in dem wir anerkennen und akzeptieren müssen, dass die bisherigen Bemühungen nicht ausreichen werden. Das heißt, die Vorarbeit, die diese Bemühungen geleistet haben, sind ja trotzdem wichtig, und wir sind aber trotzdem an diesem Punkt der unangenehmen Erkenntnis, die Regierung wird uns nicht retten. Andere werden uns nicht retten, wir müssen das schon selber machen. Das heißt, jetzt für den Herbst haben wir die nächste Aktionsphase geplant, und das ist der Moment, wo es notwendig ist, zivilen Widerstand zu leisten. Also wir hatten ja schon eine Phase vom zivilen Widerstand im Sommer, und das wollen wir jetzt wiederholen in noch größerem Ausmaß. Also zivilen Widerstand erstmal, wir haben das nicht erfunden. Widerstand ist das Mittel der Wahl, wenn eine große moralische Krise herrscht und alle anderen friedlichen Mittel bereits ausgeschöpft wurden. Es ist ein Auflehnen der Menschen, die ein Unrecht nicht weiter hinnehmen können. Menschen in Indien haben zum Beispiel dadurch ihre Unabhängigkeit erreicht, Frauen ihr Wahlrecht und Schwarze in den USA mehr Bürgerrechte. Um so einen kleinen Einblick daran zu geben, was es bedeutet, Widerstand zu leisten, möchte ich euch kurz sowas zu den Freedom Riders erzählen in Amerika. Ich weiß nicht, wie viele Leute damit vertraut sind. Aber das ist im Jahr 1961. Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King ist zunächst an dem Punkt ziemlich am Boden. Nach ersten Erfolgen hatten die dann ihren Schwung verloren, und Menschen haben darüber diskutiert, wie sie nun weitermachen wollen. Die Situation lässt sich natürlich nicht 1:1 mit der Klimabewegung heute vergleichen, aber trotzdem gucken wir da mal, wie diese ersten Erfolge und die große Aufmerksamkeit errungen wurden. Also es gab die Rassentrennung, das heißt, Schwarze und Weiße durften nicht zusammen in Wartebereichen sitzen, sie durften nicht zusammen im Bus fahren, und überall gab es diese Schilder, Bedienung nur für Weiße, und eines Tages haben sich dann 24 Menschen aufgemacht, und zwar Weiße und Schwarze, und haben eine waghalsige Aktion geplant, um etwas zu verändern. Und zwar haben sich diese 24 Menschen zusammen in einen Bus gesetzt und sind ins Herz des Rassismus in den USA nach Alabama gefahren. Sie wurden dann relativ schnell von einem rassistischen Mob gestoppt. Der Bus wurde abgefackelt, die Leute sind so mit Ach und Krach rausgekommen, die wurden verprügelt, genau, sind ins Krankenhaus gekommen, also hatten wirklich Glück, das zu überleben. Ja, und was ist dann passiert? Also dann haben sich die nächsten Menschen aufgemacht und sind die nächsten Menschen in den Bus gestiegen. Und in den nächsten und in den nächsten. Und auch diese Menschen wurden gewalttätig angegriffen, aber diese Menschen sind friedlich geblieben. Genau, dann wurden sie in ein Gefängnis gesteckt. Dann kamen so viele Busse, dass die Gefängnisse überfüllt waren. Und immer mehr Menschen aus der Zivilgesellschaft haben sich angeschlossen, haben sich solidarisiert. Und irgendwann, also auch Lehrerinnen, Priester, Studierende, irgendwann wurde der Druck auf die Regierung so groß, dass die halt reagieren mussten. Und dann wurde halt Geschichte geschrieben. Dann ist das passiert, genau, was sich 100 Jahre nicht geändert hat. Dann wurden halt die Schilder runtergenommen, auf denen standen Bedingungen nur für Weiße. Und das ist so ein wirklich tolles geschichtliches Beispiel, wie friedlicher ziviler Widerstand funktionieren kann. Aber man kann doch jetzt nicht sagen, die USA sind irgendwie kein rassistisches Land, nur weil sich da irgendwie vor 60 Jahren auf massiven öffentlichen Druck ein paar Gesetze verändert haben, hat sich die generelle Lage. Das ist richtig, aber es ist ja trotzdem erstmal ein großer Erfolg gewesen und mit zunächst sehr wenigen mutigen Menschen. Also wir wollen das jetzt erstmal genau einfach zeigen, was ziviler Widerstand erstmal erreichen kann. Es ist ja trotzdem ein großer Unterschied, ob du eine Rassentrennung hast oder klar gibt es immer noch Konflikte und Probleme, aber ich glaube, man kann das schon sagen. Sehr große, aber. Nein, aber es ist ja trotzdem erstmal so ein Erfolg, genau. Es gibt ja auch andere Beispiele von historischem Zivilwiderstand, die erfolgreich waren. Zum Beispiel die Suffragetten, die für Frauen das Wahlrecht erwirkt haben. Oder was ist noch ein schönes Beispiel? Gandhi, genau, der Salzmarsch in Indien. Positiv besonnene Presse. Die haben wir nicht. Ja, oh, doch naja. Immer mehr. Okay. Wie gesagt, wir befinden uns halt in dieser extrem verzweifelten Situation, wo selbst der Präsident vom Umweltbundesamt davon redet, dass der aktuelle Kurs, dass unsere Gesellschaft den nicht aushalten kann und dass wir eine zerfallene Gesellschaft sehen werden, dass wir eben das nicht tragen können, weil sowohl die wirtschaftlichen als auch die sozialen Schäden so immens sind, aufgrund der Millionen von Toten und der Millionen von und Milliarden von Flüchtlingen, die wir sehen werden, und Katastrophen wie Fluten, Hitze, Dürren, Ernteausfälle, das ist einfach nicht mehr tragbar als Gesellschaft. Und deswegen stellen wir uns dem System in den Weg. Was zeichnet unseren Widerstand aus? Wir führen Handlungen durch, die für eine größtmögliche Störung der öffentlichen Ordnung sorgen. Das tun wir strikt friedlich, respektvoll mit anderen und stehen mit unserem Namen und unserem Gesicht zu dem, was wir tun. Das heißt, wenn die Polizei uns anhält, dann geben wir unseren Ausweis ab und sagen, ich bin Marlon Profis, ich stehe dazu zu dem, was ich hier getan habe, ich habe diese Straße blockiert. Und wir nehmen die Konsequenzen dafür in Kauf. Wir konfrontieren die Gesellschaft mit der Frage, wollen wir überleben, ja oder nein? Wie sieht es konkret aus? Wir blockieren in kleinen Gruppen von ca. 5 bis 8 Menschen Autobahnausfahrten oder große Bundesstraßen zu Hauptverkehrszeiten. Das heißt meistens zwischen 7 und 9 Uhr morgens, wenn eben der größte Verkehr herrscht, zum Berufsverkehr. Dadurch entsteht irgendwie ein langer Stau von teilweise mehreren Kilometern. Wir machen es nämlich sehr strategisch. Wir blockieren nicht nur eine Autobahnausfahrt, sondern wir blockieren mehrere Autobahnausfahrten hintereinander. Zum Beispiel an einer Autobahnseite entlang 10 Autobahnausfahrten hintereinander, damit eben kilometerlanger Stau sich bildet und es keine Möglichkeit gibt, dem zu entweichen. Das sorgt dafür, dass wir teilweise 100.000 Leute im Stau stehen haben, was uns nicht gefällt. Und wir machen es nicht gerne, aber wir sehen diese Störwirkung, die ist immens und die funktioniert. Genau, wir sorgen dafür, dass immer Notfälle und Rettungswegen durchgelassen werden, das heißt, wir haben eine Rettungsgasse, dort sind Menschen nicht angeklebt, die gehen sofort weg, sobald irgendein Notfall da ist, wir wollen niemanden schaden, das ist ganz wichtig. Aber wir müssen einfach stören, weil wir gelernt haben, dass wir nur so eine angemessene mediale und politische Reaktion erwirken können und nur so ein Drama kreieren können, was die drohende Vernichtung unserer Gesellschaft und unserer Welt angemessen darstellt. Nur durch eine Störung, die nicht ignoriert werden kann, und über längere Zeit andauert, erzeugen wir eine gesellschaftliche Spannung. Und aus dieser Spannung heraus können wir eben die schweigende Mitte der Gesellschaft erreichen. Die sich nicht sicher sind, die sagen, boah, ja, es ist ein schlimmes Thema, aber ich weiß nicht, was ich machen kann. Ich fühle mich machtlos. Und deswegen blockieren wir nicht nur einmal Straßen, sondern über mehrere Wochen in kleinen Gruppen so aufgeteilt, dass jeden Werktag blockiert werden kann. Von Montag bis Freitag, über mehrere Wochen, teilweise Monate hinweg. aus dieser Spannung heraus entstehen Diskussionen überall. Sind es Straftäter? Ist es gerechtfertigt? Gehören die eingesperrt? Oder haben sie vielleicht doch recht? Machen wir einfach viel zu wenig für Klimaschutz? Solche Fragen müssen überall ausgeschüttet werden, denn diese Diskussion bringt nämlich die Frage auf den Tisch, ob wir den Kurs der aktuellen Vernichtung der Gesellschaft weiter beschreiten wollen oder nicht. Dafür nehmen wir auch den Unmut der Menschen in Kauf und den Hass der Autofahrerinnen und teilweise der Öffentlichkeit. Und das ist eine bittere Pille, die wir schlucken. Und es geht aber nicht anders. Wir müssen den Frust der Menschen in Kauf nehmen. Wir verstehen den. Der ist verständlich. Und es tut uns leid. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die dabei entstehen. Aber nicht dafür, dass wir das tun. Denn wir dürfen die Frage nach dem Überleben nicht weiter ignorieren. Wir wollen überleben. Wir nutzen diese Blockaden, um eine konkrete Forderung an die Bundesregierung zu stellen. Diese Forderungen sind meist simpel sofort umzusetzen, für die Menschen leicht nachzuvollziehen. Unsere nächste Forderung wird sein, ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Unsere letzte Forderung war kein neues Nordseeöl, weil die Bundesregierung überlegt hatte, in der Nordsee nach Öl zu bohren. Aktuell, was natürlich totaler Wahnsinn ist angesichts der Klimakrise. Genau, die Forderung davor war, stoppt den fossilen Wahnsinn. Also im Endeffekt, dass keine weiteren fossilen Infrastrukturen ausgebaut werden, weil das ja immer noch geschehen wird oder geschieht aktuell. Und die erste Forderung war ein Essen-Retten-Gesetz, weil aktuell ein Drittel der Lebensmittel in Deutschland weggeworfen werden, was unfassbar ist. Und wir wollen ja und Essen, also einerseits ist Essen, sind Lebensmittel für eine sozial gerechte Gesellschaft essentiell. Ich meine vor allem angesichts dessen, dass Lebensmittel immer knapper werden und immer teurer. Außerdem sind die CO2-Emissionen, die durch diesen Lebensmittelwegwurf entstehen, wirklich immens und das können wir nicht verantworten. Es gibt so ein Gesetz bereits in Frankreich. Dort werden eben Supermärkte dazu verpflichtet, Lebensmittel zu spenden, wenn sie eben nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum, und das haben wir auch gefordert. Diese Gesetze gibt es bereits, sie müssen nur noch umgesetzt werden und das schadet niemandem. Genau. Wie ist es mit dem Tempolimit? Also gibt es auch irgendwie ein Verhältnis, inwiefern dann die CO2-Menge auch verringert wird, wenn jetzt... Genau, dazu kommen wir gleich. Okay. Ja. Die Forderung, die ihr in der Vergangenheit hattet, bei diesen Störungsaktionen, wie sind die denn beantwortet worden? Naja, die erste Forderung, Essen retten, hatte sehr guten Anklang gefunden. Bloß war es dann so, dass die Ukraine-Krise unsere Forderung ein wenig überlaufen hat. Schockstrategie, das kennt man noch. Ja, war sehr unpraktisch. Und dann ist die Forderung leider in den Hintergrund gerückt und bisher noch nicht umgesetzt worden. Zum Nordseeöl kann ich sagen, aktuell hat die Bundesregierung verkündet, dass sie nicht in der Nordsee nach Öl bohren will, dass diese Projekte erstmal stillgelegt sind. Das heißt, da hat unsere Forderung Anklang gefunden. Da haben wir im Endeffekt einen Erfolg erzielt, was sehr schön ist. Ja, genau. Genau, ich würde nochmal so einen kleinen Rückblick auch geben zur letzten Generation. Auch das, um das nochmal zu verstehen, warum wir jetzt glauben, mit unserer Methode Erfolg haben zu können. Genau, also sozusagen aus der Kenntnis heraus, dass jetzt so gängige, auch zivil ungehorsame Protestaktionen, die es so in der letzten Vergangenheit in Deutschland gegeben hat, nicht wirklich das erreicht haben oder werden, was wir erreichen müssen, haben sich also von einem guten Jahr, 2021, 7 Menschen entschlossen, in den unbefristeten Hungerstreik zu treten. Der Hungerstreik stellte Olaf Scholz letztendlich vor die Wahl, sich für oder gegen das Leben von Henning Jeschke und Lea Bonasera zu entscheiden, die sich zuletzt im trockenen Hungerstreik befanden. Er entschied sich glücklicherweise dafür und willigte zu einem öffentlichen Gespräch über den Klimanotfall ein. Leider muss man sagen, dass dieser mutige Hungerstreik, an dessen Ende Henning sich mit einer Herzfrequenz von nur noch 26 auf der Intensivstation befunden hat, nicht mehr bewirkt hat als dieses Gespräch. Also es hat dann im Nachgang mehr bewirkt, und zwar, dass es Menschen klar gemacht hat, dass es um Leben und Tod geht. Es hat die Menschen in den Notfallmodus versetzt, und vor diesem Hintergrund wurden dann die Autobahnblockaden im Januar möglich. Genau, Ende Januar haben sich dann bereits knapp 30 Menschen angefangen, immer und immer wieder auf die Autobahnen zu setzen und diese zu blockieren. Sie waren bereit, dafür ins Gefängnis zu gehen, und jede einzelne Person in dieser Gruppe hat mit der Entschlossenheit und Risikobereitschaft wiederum andere inspiriert. Das heißt, im April waren wir dann schon über 100 Menschen und im Juni über 200 Menschen, die bereit waren, Autobahnen zu blockieren und sich größtenteils dabei auch festgeklebt haben und halt auch bereit waren, die rechtlichen Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Das heißt, nach 6 Monaten dieser Art von Protestaktion können wir sagen, der Mechanismus für den Widerstand funktioniert. Die Blockaden sind erstmal unglaublich effizient, wenn man sich überlegt, dass dieser Effekt mit relativ wenig Menschen erreicht wurde. Und auch in Bezug auf die Medienwirksamkeit. Was genau wurde jetzt dadurch erreicht? Es wurde erreicht, dass die Debatte in der Gesellschaft, in den Medien. Also es wurde nichts erreicht, nur wieder bla bla. Na, dazu kommen wir, deswegen machen wir ja weiter. Weil geredet. Also ja, aber nie gehandelt. Deswegen machen wir ja weiter. Ich muss jetzt nicht die Idee. Genau, also das Erste, was wir erreicht haben, ist, dass wir hier zum Beispiel alle sind, dass Sie alle hier sind, weil das wären Sie vielleicht auch nicht, wenn das nicht hier in den Medien wären. Ne? Also ich glaube, das ist auch schon mal ein kleiner Erfolg, dass Sie die Aufmerksamkeit haben, dass Sie zu uns im Vortrag kommen. Genau, dass wir also als Bewegung wachsen, dass wir immer mehr Leute damit erreichen, mit wirklich diesen unglaublich wichtigen, wenn auch unglaublich schockierenden Informationen. Also ich würde sagen, damit haben wir was erreicht. Und genau, also es geht halt auch einfach darum, diesen Druck aufzubauen auf unterschiedliche Institutionen. Das merken wir daran, dass wir da erfolgreicher Erfolg haben, dass sich Ministerien wegen uns öffentlich über die Legitimation zu zivilen Ungehorsam streiten oder dass die Staatsanwaltschaft der Berliner Oberbürgermeisterin eine Lektion in Sachen Rechtsstaatlichkeit erteilen muss, nachdem Frau Giffey öffentlich härtere Strafen für uns forderte. Was bis jetzt nicht kam, war irgendeine Äußerung von der Regierungsseite, die uns zeigen würde, dass sie den Klimanotfall als den Notfall erkennen, der ist. Also da haben sie recht, ne, in dem Moment. Dass sie eine adäquate Antwort darauf haben. Im Gegenteil entlarven sie sich aktuell immer mehr dass sie nicht mal bereit sind, die einfachsten Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Also Stichwort wieder Tempolimit, ne? Das ist ja wirklich No-Brainer, kostet nichts und trotzdem wird das als so eine einfache Sache nicht gemacht. Genau, also wir vertrauen eigentlich darauf, dass immer mehr Menschen verstehen, dass es ein Regierungsversagen ist und zwar auf voller Linie. Und dass dieses Versagen auch ohne den aktiven Widerstand durch uns als Zivilgesellschaft kein Ende finden wird. Also wir sind uns sicher, dass wir mit unserem Widerstand auf dem richtigen Weg sind, dass wir eine spürbare politische Veränderung erreicht haben. Genau, also da sind wir noch nicht ganz angekommen. Dafür brauchen wir einfach noch mehr Menschen im Widerstand und da kommt ihr halt ins Spiel. Ja, wir dürfen nicht vergessen, es gibt keine Musterlösung für Klimaaktivismus oder Klimaschutz. Wir können nicht sagen, genau das wird so nach dem Plan funktionieren. Es gibt leider keine Musterlösung. Wir sehen aber, dass diese Blockaden extrem effizient sind, was die Wirkung pro Mensch angeht. Wir waren im Januar 30 Menschen. Das ist ein Raum ungefähr so groß wie hier, voller Menschen. Also diese Menge an Menschen. Wir haben es geschafft, eine nationale Debatte über Essen retten auszulösen. Wir haben es geschafft, quasi die halbe Gesellschaft zu erreichen in diesem Konflikt, den wir dort aufgezeigt haben. Und das mit 30 Menschen. Diese Blockaden sind, wie gesagt, pro Mensch extrem effizient. Und das macht sie aus, weil was hat uns FFF bisher gebracht? Ich liebe FFF, aber die FDP in der Bundesregierung, also ich meine, das ist ja nicht die Lösung. Oder Extinction Rebellion ist jetzt auch, ich war auf der Herbstrebellion, ich bin immer noch dabei, aber es sind zu wenig Aktionen. Und ich sehe leider aktuell keine bessere Klimaschutzorganisation, bei der ich mir denke, boah, die kann es schaffen, die kann das Ruder noch rumreißen, bevor es zu spät ist, in diesen 2 bis 3 Jahren. Außer eben der letzten Generation, weil wir eben so strategisch handeln, weil wir so effektiv sind pro Person. Und diesen Herbst werden wir ab der 2. Oktoberwoche mit noch mehr Menschen als vorher auf die Straßen gehen. Hier in Berlin, wir fordern ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen, wie gesagt. Es gibt einfach keine Rechtfertigung mehr dafür, warum wir jetzt kein Tempolimit einführen werden. Es spart sofort CO2, das wären pro Jahr etwa 2 bis 5 Millionen Tonnen, je nach Höhe des Limits. Und das, also das sind ungefähr 0,5% des deutschen CO2-Haushalts. Genau, es ist sofort umsetzbar, ganz einfach, nahezu kostenlos. Und es gibt bereits eine Mehrheit der Gesellschaft, die dahinter steht. Und es kann akut Menschenleben retten, denn es würde durch ein Tempolimit auch weniger Verkehrstote geben. Das Tempolimit hilft auch beim Heizen, denn wenn wir weniger Erdgas für die Benzinherstellung nutzen, dann bleibt uns mehr für warmes Wasser und warme Wohnungen. Wie ist es angesichts der Realität noch zu rechtfertigen, dass ein Tempolimit nicht eingeführt wird? Uns ist bewusst, dass diese Forderung relativ klein ist und dass die Reduktion der Treibhausgase durch dieses Tempolimit nicht die Klimakrise lösen werden. Keineswegs. Aber das Tempolimit steht auch symbolisch für eine Abkehr von einem System und einer Kultur, in der wir verschwenderisch mit Ressourcen umgehen und rücksichtslos uns selbst und anderen dabei schaden. Wir müssen einfach in ganz vielen Bereichen runter vom Gas und sonst gehen wir eben über diese Klippe. Wir haben doch die Instrumente, eine sichere Vollbremsung hinzulegen. Wir können eben Klimaschutz nachhaltig betreiben. Wir können das schaffen durch erneuerbare Energien, durch einen Umgang mit Ressourcen, der nachhaltig ist und in der Natur und Mensch in einer demokratischen Gesellschaft, die von Mitbestimmung geprägt ist, von Mitbestimmung und Gleichberechtigung geprägt ist, in Synergie miteinander leben. Mit diesen Forderungen können wir nur gewinnen, denn wenn die Regierung kein Tempolimit umsetzt, dann machen wir umso deutlicher, was die ganze Zeit schon klar ist, und zwar, dass die Regierung nicht bereit ist, das zu tun, was notwendig ist, um unsere Lebensgrundlagen zu sichern. Nicht mal so was Einfaches wie ein Tempolimit, und das verstehen die Menschen in dieser Gesellschaft, und dann wird es immer mehr Leute in den Widerstand ziehen, weil sie sehen, dass es so absurd ist, dass man nicht mal ein Tempolimit einführen kann, um unser Leben zu sichern, unsere Zukunft zu sichern, die Zukunft unserer Kinder. Und erfüllt sie die Forderungen, super, dann haben wir symbolisch unsere politische Selbstwirksamkeit zurück und dann kann auch langsam diese Idee bröckeln oder dieses Vorurteil von, wir können doch eh nichts bewirken und wir können ja eh nichts machen, diese Illusion, dass man als Einzelmensch nichts bewirken kann. Und dann können wir einen sozialen Kipppunkt anstoßen, diese Kipppunkte gibt es, und im Optimalfall schaffen wir es dann, immer mehr Menschen auf die Straße zu mobilisieren und ja, die Massen für eine nachhaltige Welt einstehen zu lassen. Mit hunderten Menschen haben wir diese Forderung, fordern wir unser Überleben in Berlin ein, und wir werden ein Drama erzeugen, was den Menschen klar macht, hier geht es um etwas und hier passiert was. Und diese gesellschaftliche Spannung, die dabei entsteht, die werden wir aushalten, die werden wir immer diszipliniert und gewaltlos durchstehen, und wir werden weitermachen. Wir werden nicht aufhören, bis eine Reaktion der Regierung kommt, und auch wenn es Wochen oder Monate dauert und es anstrengend wird, denn es gilt jetzt oder nie, es ist die letzte Chance. Wir wissen, was wir mit 200 Menschen geschafft haben, stell dich mal vor, was wir mit 1000 oder 2000 schaffen könnten. Also, wir könnten einen sozialen Kipppunkt anstoßen, und genau das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Verantwortung, dass wir das möglichst gewaltfrei und diszipliniert durchstehen und diesen sozialen Kipppunkt anstoßen, dass wir einen Unterschied machen, und dann können wir gemeinsam Geschichte schreiben. Genau, es beginnt am 10. Oktober, das heißt in ungefähr 3 Wochen. Falls ihr da nicht könnt, wir planen ungefähr 3 Monate auf die Straße zu gehen, jeden Tag, für von Montag bis Freitag. Und in dem Zeitraum kann man jederzeit vorbeischauen und mit Teil dieser Bewegung werden, mit blockieren, mit Support machen, einfach uns unterstützen. Und das ist es, wozu ich euch einladen möchte, dass ihr mindestens einmal mit uns auf die Straße geht, blockiert und die Konsequenzen davon tragt. Die Kannst du mal was sagen? Am Ende. Ihr redet ja schon eine Stunde. Und hier sitzen so viele Leute, die vielleicht auch mal gerne was sagen möchten. Oder wir sind gleich fertig. Und wie gesagt, wir machen am Ende eine Fragerunde über eine Stunde hinweg. Okay. Das heißt, da gibt es genug Zeitraum für Fragen. Genau. Die Konsequenzen zu tragen, das wären zum Beispiel... Sorry, schönen Tag noch. Ja. Zum Beispiel eine Strafanzeige wegen Nötigung oder Widerstand gegen Verschreckungsbeamte und ein Bußgeld. Es kann auch sein, dass ihr für ein paar Stunden Gewahrsam kommt. Genau. Ein Bußgeld, das ist unterschiedlich, das kommt auch aufs eigene Einkommen an und die Strafe auch. Die aktuellen Strafen für Nötigung, was uns vorgeworfen wird, sind in den Strafbefehlen meistens bei ungefähr 30 Tagessätzen. Das heißt, das wäre dann ein Monatsgehalt. Genau. Das muss man aber mal dazu sagen, ne? Ja, das sage ich ja gerade. Also es ist auch nicht so, dass man jetzt einfach dazukommt und das macht und nicht vorbereitet wird. Also genau. Ihr würdet sehr, sehr gut darauf vorbereitet werden. Also sowohl was die rechtlichen Konsequenzen betrifft, als auch so Situationen auszuhalten und gewaltfrei zu bleiben und so weiter. Aber da sagt Marlon auch vielleicht noch ein bisschen mehr dazu. Genau. Also wenn ihr mitmachen möchtet, dann werdet ihr durch Trainings gut vorbereitet. Wir haben Aktionstrainings, da lernt man quasi über den Tag hinweg, es geht 8 Stunden, alles was relevant ist in Bezug auf, wie gehe ich mit den Autofahrern um, mit der Polizei, was sind rechtliche Konsequenzen, wie ist der Aktionsethos, das heißt grob Strategie und Werte der letzten Generation, Alles, was eben wichtig ist, um so eine Blockade durchzuführen. Außerdem gibt es Legal Trainings, das heißt, wir haben ein Team aus Anwälten, die können euch zur Seite stehen, die können euch beraten, da könnt ihr alle Fragen stellen. Das heißt, was kommt auf mich zu, juristisch gesehen, für Strafen, für Bußgelder, für im Zweifelsfall auch Eintragung ins Führungszeugnis, was ist da wichtig, was ist zu beachten. Das könnt ihr euch alle sagen und das ist eben ja, sehr gut, wenn man das wissen will, weil die meisten wollen es auch wissen. Das kann ich auch jedem ans Herz legen, an diesen Trainings teilzunehmen. Außerdem haben wir ein Strategie- und Wertetraining, welches euch noch detaillierter die Strategie und Werte der letzten Generation aufzeigt, denn das hier ist ja nur ein kurzer Einblick, ein sehr grober Einblick in die Strategie und Werte, das ist ja nur komplett angeschnitten und dort werdet ihr eben auch über einen ganzen Tag lang ja, über die Strategie und Werte der letzten Generation informiert und versteht eben, warum wir Dinge machen, wie wir sie machen, warum gewisse Entscheidungen getroffen werden, wie sie getroffen werden und was hinter den Blockaden im Detail steckt. Genau, auch neben der Straße ist unfassbar viel Unterstützung nötig. Das heißt, es geht nicht nur darum zu blockieren, sondern jede Unterstützung ist willkommen. Judith macht so viel Mobilisierung, es gibt verschiedene AGs, Presse AG, Media AG, Vernetzung und jede AG braucht unfassbar viel Arbeit, auch außerhalb der Aktionsphase. Und in der Aktionsphase brauchen wir auch vor Ort Support, das heißt Menschen, die am Blockadeort sind, da kann Patricia auch gerne noch was zu sagen gleich, die am Blockadeort sind, Fotos machen, Videos machen, Protokoll schreiben. Das ist extrem wichtig, da kommen keine strafrechtlichen Konsequenzen auf euch zu. Genau, das gleiche gilt für Küfer, da kann man kochen, das ist super. Wir haben jeden Tag Küfer in der Aktionsphase, das heißt Küche für alle, jeder kann dann mitessen, gratis und das ist aus geretteten Lebensmitteln. Da brauchen wir eben auch Unterstützung beim Kochen, beim Verteilen. Genauso wie mit Bettenbörse, das heißt wir haben extrem Mangel an quasi Schlafplätzen für die ganzen Aktivisten, die jetzt nach Berlin kommen werden. Wenn ihr ein Bett zur Verfügung stellen könnt, das ist extrem wertvoll, das ist so wichtig und da würde ich euch auch anhalten, falls ihr denkt, ja, ich habe irgendwie einen Schlafplatz frei, ihr braucht nicht mal ein Bett, also die Leute bringen Isomatten mit, dann ist es so viel wert. Genau, und es ist bewusst, dass dieser Atemwiderstand nicht jeder machen kann und wir laden alle dazu ein, die sich dazu in der Lage fühlen. Wir hier in Deutschland haben doch im Vergleich, ja, wir sind echt privilegiert, wir haben ein System, was uns schützt. In anderen Ländern muss man fürchten, ja, in Haft genommen zu werden für etliche Jahre oder im Zweifel getötet zu werden, weil man dort politisch verfolgt wird durch ja eben die Regierung oder durch Unternehmen, die diesen Widerstand nicht tolerieren wollen. Und wir hier in Deutschland, wir haben echt einigermaßen gut funktionierende rechtsstaatliche Institutionen. Wir haben, wir haben ein System, was uns schützt weitestgehend. Und wir können diese Privilegien nutzen, um für uns hier und die Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt einzustehen, für eine bessere Welt und für eine ja, lebensfähige Welt. Genau, ich glaube, was daran anschließend, was ich dazu noch sagen kann, ist eigentlich, dass es nicht nur ein Privileg ist oder eine Chance ist, sage ich mal, die wir jetzt auch noch haben und die wir hoffentlich wahrnehmen, sondern also ich finde auch wirklich eine Pflicht. Also ich habe zwei Kinder und wenn ich mir das so die Fakten bewusst mache und mich da halt emotional drauf einlasse, dann muss ich sagen, es ist eigentlich meine Pflicht, in den zivilen Widerstand zu gehen. Und es ist halt wirklich dieser Moment jetzt, wo wir noch handeln können. Wenn wir zu lange warten, wenn wir inaktiv bleiben, dann ist halt irgendwann diese Chance vertan. Und ich glaube, das müssen wir uns alle wirklich bewusst machen, dass das jetzt unsere Chance ist. Genau, das ist das, was mich persönlich motiviert. Ich werde auf jeden Fall im Oktober auch aktiv auf der Straße sein. Ich werde mich auch festkleben, ich werde die rechtlichen Konsequenzen tragen. Genau, wie Marlon schon gesagt hat, ich weiß, dass es nicht jeder möchte oder kann, aber haben wir, glaube ich, ganz gut beschrieben, dass es sehr, sehr viele Rollen gibt. Und ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die kommen, die machen dann zunächst Support und sehen dann aber trotzdem, dass sie auch mal in der Aktion drin sein möchten. Und ich glaube, in den meisten Fällen so einmal in Aktion gehen, wenn man sich jetzt nicht unbedingt gleich festklebt, dann schafft man das meistens auch, ohne jetzt riesige rechtliche Konsequenzen zu tragen. Genau, da, also ich würde euch wirklich einladen, macht dieses Aktionstraining einmal mit, weil das ist wirklich die Bedingung, dass man in Aktion gehen kann. Und das heißt aber noch lange nicht, dass man in Aktion gehen muss. Ne? Also das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu betonen. Es gibt da keinen Druck auf einzelne Leute. Ihr müsst jetzt da mitmachen und ihr müsst jetzt bis zum letzten Punkt das ausreizen. Sondern jeder geht so weit, wie er sie sich gut damit fühlt. Genau. Also wir haben jetzt auch ein Aktionstraining am Samstag, ne? 24. Genau, am 24.09. Das, also wenn ihr gleich, da, ja. Genau, ich würde gleich mal eine Liste reingeben, rumgeben. Wenn ihr Lust habt, da teilzunehmen, dann würde ich euch echt herzlich einladen. Wir haben genug Plätze und dann könnt ihr euch eine Liste eintragen und ich schreibe euch dann die Details vom Training. Ahora estás escuchando Radioactive Berlin. Mir sehr leid, dass ich über den Track von The Human Rain, Kill for Life heißt der, und lehnt sich natürlich an das an, was wir vorhin als Zustandsbeschreibung über die Gegenwart der Klimakatastrophe gehört haben, rüberquatschen muss, aber uns läuft die Zeit davon. Das war ein Vortrag der letzten Generation, den ihr heute gehört habt, und die Ankündigung für ihre Aktion in den nächsten Wochen. Verbreitet das gerne bitte weiter, wenn ihr wollt. Wir haben einen Podcast, einen Blog. Der heißt radioaktivberlin.nostate.net. Da wird in wenigen Stunden diese Sendung als Podcast zur Verfügung stehen. Und das letzte Wort, wie immer in dieser Sendung, hat der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Wir haben ihn ja vor 2 Wochen hier auch gehört mit einem Beitrag zur Erderwärmung, zum Klimawandel. Seine Skepsis in Bezug auf die Aussage der Herrschenden, dass sie das noch im Griff haben, war ähnlich deutlich wie hier in dem Vortrag von der letzten Generation. Der politische Gefangene Mumia Abu-Jamal ist ein Journalist, der seit 1981 in den USA in Haft sitzt und eine sehr lange Geschichte im afroamerikanischen Befreiungskampf hat. Auch die Parallelen zu dem heutigen Vortrag ja nicht ganz zufällig. Genau, wir werden, wenn ihr wollt, hören uns wieder Anfang Oktober, am ersten Mittwoch im Oktober. Ich sage bis dahin Tschüss. Und wie gesagt, das letzte Wort hat Mumia. Macht's gut. Ciao. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.